Okay, Ephesians chapter 6. Ephesians 6. Last night, I was speaking about being encouraged in the Lord. Gestern Abend haben wir darüber gesprochen, im Herrn ermutigt zu sein. And this is Ephesians 6:10. Ephesians 10. It says, finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. And it's in the passive. Es ist im Passiv, which means that we need to be strengthened. Dass wir Stärke empfangen müssen. And sometimes we have to strengthen ourselves. Manchmal müssen wir uns selbst bestärken. If there's no one else to strengthen us, wenn es niemand anderen gibt, der uns bestärkt, then just speak to yourself. Und sprich einfach zu dir. Like David did in 1 Samuel 30. So wie David es getan hat in 1 Samuel 30. And let's continue with verse 11 today. Vers 11 heute. Put on the full armor of God. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. That you may be able to stand firm against the schemes of the devil. Damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. And that's the Greek word methoda. Und das ist das griechische Wort methoda. Methodomai or whatever it is. Oder methodomai oder sowas. Methodian or methodia. Methodia. Okay. And that's where we get the word method from. Daher kommt unser Wort Methode. So that we can stand against the schemes of the devil. Damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Now look at verse 12. Schaut euch Vers 12 an. For our struggle is not against flesh and blood. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. But against the rulers. Sondern gegen die Gewalten. Against the powers. Gegen die Mächte. Against the world forces of this darkness. Gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Against the spiritual forces of wickedness in heavenly places. Gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Now that's a reality this morning. Das ist heute früh eine Realität. And yet this reality oftentimes is very distant from us. Und die scheint uns aber oft weit weg zu sein. We think, well, okay, the satanic forces are out there somewhere. Wir denken, na ja, die satanischen Mächte sind da draußen irgendwo. And I don't really want to be too preoccupied with them. Und ich möchte mich auch nicht zu sehr mit ihnen beschäftigen. Because our victory over them is that we don't have to be preoccupied with them. Denn unser Sieg besteht ja über sie darin, dass wir uns nicht so sehr mit ihnen beschäftigen müssen. Satan's victory is when he can get our attention. Satans Sieg liegt darin, unsere Aufmerksamkeit zu gewinnen. It's like when some weirdo, es ist so, wenn so ein komischer Typ calls you on the phone, dich am Telefon anruft and he starts to breathe and talk to you, und so atmet und zu dir spricht and says, "Hi, I've been watching you." Und sagt, hallo, ich habe dich beobachtet. What do you do? Was machst du? You say, "Who are you?" Sagst du, wer bist du? Tell me. Sag's mir. How did you watch me? Wie hast du mir this is so evil. Das ist böse. No, you hang up on him. Nein, du hängst auf. He wants to keep auf. You on the phone. Er möchte dich am Telefon behalten. Don't hang up. Don't hang up. Nicht auflegen. Don't hang up. No, nicht click. Nein, auflegen. She hung up. Ah, die hat aufgelegt. Right, this is the same with the devil. So ist es auch mit dem Teufel. He doesn't want us to hang up on him. Er möchte nicht, dass wir auflegen. He wants us to be preoccupied with him. Er möchte, dass wir uns mit ihm beschäftigen. To be preoccupied with the devil is to live in fear. So leben wir dann in Furcht. And the Lord wants us to be preoccupied with him. Und der Herr möchte, dass wir uns mit ihm beschäftigen. And so we wrestle not against flesh and blood. Also wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. But against two forces who want us to be preoccupied with them. Sondern gegen zwei Mächte, die wollen, dass wir uns mit ihnen beschäftigen. And preoccupied with their nature. Und mit ihrem Wesen beschäftigen. The nature of Satan, the nature of God. Das Wesen Satans und das Wesen Gottes. Right, two opposing natures. Zwei einander gegenübergestellte one Wesen. One that drives and one that leads. Das eine, das uns treibt, der andere, der uns führt. One that gives fear and one that gives peace. Der eine flößt Furcht ein und der andere gibt Frieden. One that brings bitterness and one that brings joy. Einer bringt Bitterkeit und einer bringt Freude. So let's turn to Job chapter 1. Gehen wir zu Hiob 1. And let's get a little bit of insight in how this battle works. Da kriegen wir Einsicht in den Ablauf der Schlacht. So that we can see it more clearly in our daily life. So dass wir das dann klarer sehen können in unserem Leben. Now in chapter 1 we have a description of Job. In Kapitel 1 wird Hiob beschrieben. And he was a God-fearing man. Er war ein gottesfürchtiger Mann. Blameless. Tadellos. Turning away from evil in verse 1. Hat sich vom Bösen abgewandt in Vers 1. But in verse 6 it reads, now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. Vers 6, und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor dem Herrn einzufinden. And Satan also came among them. Und auch der Satan kam in ihre Mitte. This is the first mention of the name Satan. Da wird zum ersten Mal der Name Satan erwähnt. Which means opposer. Es bedeutet Gegenübersteller. He opposes the thoughts of God. Er stellt sich widersetzt sich den Gedanken Gottes. The purposes of God. Dem Zweck Gottes, the nature of God. Dem Wesen Gottes. Verse 7. Vers 7. And the Lord said to Satan, und der Herr sprach zum Satan, from where do you come? Woher kommst du? Then Satan answered the Lord and said, und der Satan antwortete dem Herrn und from sagte, roaming around on the earth and walking around on it. Vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern auf ihr. And the Lord said to Satan, und der Herr sprach zum Satan, have you considered my servant Job? Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? For there is no one like him on the earth. Denn es gibt keinen wie ihn auf der Erden. A blameless and upright man, fearing God and turning away from evil. Ein Mann so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Then Satan answered the Lord, does Job fear God for nothing? Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Hast thou not made a hedge about him? Hast du selbst nicht ihn und sein Haus und alles, was er rings um his house and all he has on every side? Thou hast blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land. Das Werk seiner Hände hast du gesegnet, und sein Besitz hat dich im Land ausgebreitet. But put forth thy hand now and touch all that he has, and he will surely curse thee to thy face. Strecke jedoch nur einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er dir nicht ins Angesicht flucht. So here's the warfare. Das ist der Kampf. We wrestle not against flesh and blood. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. We wrestle against unseen forces in the atmosphere. Wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte in der Atmosphäre. And these forces don't just wrestle with us, they're wrestling with God about us. Und diese Mächte kämpfen nicht nur mit uns, sondern gegen Gott durch uns. And they are accusing us before God. Und sie klagen uns an vor Gott. About who we really are. Darüber, wer wir eigentlich sind. So in verse 12, Vers 12. Then the Lord said to Satan, da sprach der Herr zum Satan. Behold, all that he has is in your power. Siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Only do not put forth your hand on him. Nur gegen ihn selbst strecke deine Hand nicht aus. So Satan departed from the presence of the Lord. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn fort. And in verse 15, the Sabaeans attack. Vers 15, die Sabaeer greifen an. And they slew the servants with the edge of the sword, and I alone have escaped to tell you. Sie schlugen die Knechte mit dem Schwert, ich aber bin entkommen, um es dir zu sagen. Fire comes down from heaven and destroys more of his servants. Feuer kommt vom Himmel und zerstört mehr seiner Knechte. And one escapes to tell Job. Und einer entflieht, um es Hiob zu berichten. Then the Chaldeans in verse 17 attack another part. In Vers 17 greifen die Chaldeer einen weiteren Teil an. Of his livelihood, and one person is left alive and tells Job. Seiner Leute und einer bleibt wieder übrig, um es dem Hiob zu berichten. And in verse 19, a great wind came and destroyed the house and all of his family. Vers 19, ein starker Wind kam und zerstörte das Haus und die ganze Familie. And one was left to tell Job. Wieder blieb einer übrig, um es Hiob zu berichten. Then Job arose in verse 20. In Vers 20, da stand Hiob auf, tore his robe, und zerriss sein Obergewand, shaved his head, schor sein Haupt, and fell to the ground and worshipped, und fiel auf die Erde und betete an. And he said, naked I came from my mother's womb, and naked I shall return there. Er sagte, nackt bin ich aus meiner Mutter Leib gekommen, und nackt kehre ich dahin zurück. The Lord gave and the Lord has taken away. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Blessed be the name of the Lord. Der Name des Herrn sei gepriesen. Through all this, Job did not sin, nor did he blame God. Bei alledem sündigte Hiob nicht und legte Gott nichts Anstößiges zur Last. Here's the battle. Das ist der Kampf. Job continues to walk by faith. Hiob geht weiter im Glauben. And he's trusting God. Und er vertraut Gott. Beyond what he can understand. Über das hinaus, was er verstehen he kann. He does not take his focus off the character and nature of God. Er nimmt seinen Blick nicht weg vom Charakter und vom Wesen Gottes. And this is the battle. Und das ist der Kampf. Whose nature will I reflect? Wessen Wesen werde ich reflektieren? This goes back to Ephesians 6. Das geht zurück auf Epheser 6. Put on the whole armor of God. Zieht an die ganze Rüstung Gottes. That I can stand against the methods of the devil. Damit ich gegen die Methoden des Teufels bestehen kann. And the devil always wants to get me to reflect him in this world. Und der Teufel möchte immer, dass ich ihn widerspiegel auf dieser Erde. He comes in four, at least four major methods. Er kommt mit mindestens vier großen Methoden. In Genesis 3, he's the subtle serpent. 1. Mose 3, er ist die listige Schlange. Right, coming in and twisting God's word. Kommt und verdreht Gottes Wort. Has God not said? Sollte Gott gesagt haben? Subtle serpent, like we see with Jehovah's Witnesses. Listige Schlange, so wie wir es bei den Zeugen Jehovas sehen. Where they take John chapter 1. Sie nehmen Johannes Kapitel 1. And they twist it. Und verdrehen es. In the Greek. Im Griechischen. They twist it. Verdrehen sie es. And they say that Jesus is not God. Und sagen, dass Jesus nicht Gott ist. He's only a God. Er ist nur ein Gott. And so are we. Und so sind wir so das auch. We and Jesus are on the same level. Also Jesus und wir sind auf einem Level. It's a subtle perversion of what God has said. Es ist eine subtile, fast unmerkliche Verdrehung von dem, was Gott sagt. So he's the subtle serpent. Er ist die listige Schlange. He's also an angel of light. Er ist auch ein Engel des Lichtes. Right? In 2 Corinthians 11. In 2. Korinther 11. He comes in as an angel of light. Er kommt als ein Engel des Lichtes. And it says that his servants are also messengers of light. Und es heißt, dass seine Diener auch Boten des Lichtes sind. You look at people like the Mormons. Wenn wir uns die Mormonen anschauen, you look at their message, ihre Botschaft, and it's a message of light. Es ist eine Botschaft des Lichtes, of human goodness, menschlicher Güte. But look at their doctrinal statement on salvation. Aber schaut euch ihre Lehre über die Errettung an. Right? And there's nothing about the blood of Jesus. Es gibt nichts am Blut Jesu, being our means of salvation by faith. Was das Mittel unserer Errettung wäre im Glauben. Look at 2 Corinthians chapter 11. It says in verse 14, no wonder if even Satan disguises himself as an angel of light. Vers 14, und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichtes an. Therefore it is not surprising if his servants also disguise themselves as servants of righteousness. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen. Whose end shall be according to their deeds. Und ihr Ende wird ihren Werken entsprechen. Satan has a strategy. Satan hat eine Strategie. And that strategy is to reflect his nature. Und diese Strategie ist sein Wesen wiederzuspiegeln. And if he can get us into morality, und wenn er uns dazu bringt, moralisch zu sein, then he can get us to reflect his nature of pride. Dann bringt er uns dazu, sein Wesen des Stolzes zu wiederzuspiegeln. Because this is all about the pride of Lucifer versus the humility of God. Denn es geht den Stolz von Lucifer gegenüber der Demut Gottes. So the pride of Satan to twist the scripture, also der Stolz Satans, die Schrift zu verdrehen, the pride of Satan to produce a righteousness outside of Christ, der Stolz des Satans, eine Gerechtigkeit außerhalb von Christus. Then we also have Satan as a lion, dann haben wir auch Satan als den Löwen, who is roaring, der brüllt, in 1 Peter chapter 5, in 1. Petrus 5, seeking someone to devour, der sucht, wen er verschlingen kann. Through intimidation, durch Einschüchterung. Through fear, durch Furcht. You see that in countries where the gospel is not, is not present. In Ländern, wo das Evangelium nicht gegenwärtig ist. And you see in verse 8, be of sober spirit and alert. Your adversary, the devil, prowls about like a roaring lion seeking someone to devour. 5 Vers 8, seid nüchtern, wacht, euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. But he's also, aber er ist auch the accuser of the brethren. Der Ankläger der Brüder. In Revelation 12, in Offenbarung 12, it says he deceives the whole world in verse 9. In Vers 9, er verführt den ganzen Erdkreis. And in verse 10, he accuses the brethren day and night. Er klagt die Brüder an Tag und Nacht. Now we're still in the book of Job. Also wir sind noch im Hiob-Buch. Now Job does pretty well. Hiob geht es sehr gut. He does actually excellent. Eigentlich extrem gut. He has lost everything. Er hat alles verloren. including the fact that Satan has left his wife. Mit einbezogen, dass Satan seine Frau verlassen hat. Now Satan would have taken my wife. Satan hätte meine Frau genommen. But Satan knows some wives are better to leave. Satan hat die Frau vom Hiob dagelassen, beim Hiob. Not many, but some are better to leave. Also weiß, dass man manche besser beim Mann lässt. Because he's going to use this woman to reflect his nature to Job. Weil diese Frau verwenden kann, sein Wesen gegenüber Hiob wiederzuspiegeln. And in chapter 2, Kapitel 2, it says, again, there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them. Noch einmal, und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, sich vor dem Herrn einzufinden, und auch der Satan kam in ihre Mitte. The same thing happens. Das gleiche passiert. In verse 3, the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? Vers 3, und der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Whose nature does he reflect? Wessen Wesen widerspiegelt er? Yours or mine? Deins oder mein? Who's he preoccupied with? You or me? Mit wem beschäftigt sich? Mit dir oder mit mir? For there is no one like him on earth. Denn es gibt keinen wie ihn auf der Erde. A blameless, upright man, fearing God, turning from evil. Ein Mann so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. And he still holds his integrity, although you have incited me against him to ruin him without cause. Und noch hält fest an seiner Rechtschaffenheit, und dabei hattest du mich gegen ihn aufgereizt, ihn ohne Grund zu verschlingen. What do you think of that? Was hältst du davon? Satan? Satan? Opposer? Widersacher? Then Satan answered the Lord and said, da antwortete der Satan dem Herrn und sagte, skin for skin. Haut für Haut. Yes. All that a man has, he will give for his life. Alles, was der Mensch hat, gibt für sein Leben. However, jedoch, put forth thy hand now, strecke nur einmal deine Hand and aus, touch his bone and his flesh, und taste sein Gebein und sein Fleisch an. He will curse thee to thy face. Ob dir nicht ins Angesicht flucht. So the Lord said to Satan, da sprach der Herr zum Satan, behold, he is in your power. Siehe, ist in deiner Hand. Only spare his life. Nur schone sein Leben. Then Satan went out from the presence of the Lord and smote Job with sore boils. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn fort und schlug Hiob mit bösen Geschwüren. From the sole of his foot to the crown of his head. To the crown of his head. Von seiner Fußsohle bis zu seinem Scheitel. Verse 9, then his wife said to him, do you still hold fast your integrity? Curse God and die. Da sagte seine Frau zu ihm, hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? Fluche Gott und stirb. Will you still focus on God? Willst du dich immer noch auf Gott schauen? Will you still walk by faith? Willst du immer noch dem Glauben nach wandeln? Will you still reflect his nature? Willst du immer noch sein Wesen widerspiegeln? Curse him and die. Verfluche ihn und stirb. But he said to her, aber sagte zu ihr, you speak as one of the foolish women speaks. Wie eine der Törinnen redet, so redest auch du. I wonder how many foolish women we have in our church. Wie viele torhafte Frauen, törichte Frauen wir in der Gemeinde haben? 10%, 10%, 15%. Who would do this? Die das machen würden. Right? Foolish men who would do the same. Törichte Männer, die das Gleiche machen würden. You speak as a foolish woman. Du sprichst wie eine, wie ein Tor. Shall we indeed accept good from God and not accept adversity? Das Gute nehmen wir von Gott an, da sollten wir das Böse nicht auch annehmen? In all this, Job did not sin with his lips. Bei all dem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. But then verse 11. Aber dann Vers 11. Enter in Job's three friends. Dann kommen seine drei Freunde. And this is, gets bad now. Und dann wird's schlecht. And they come to comfort him. Sie kommen ihn zu trösten. But they don't comfort him. Aber sie trösten ihn nicht. They are actually representing religion. Sie repräsentieren Religion. And suddenly Job's faith is confused. Und plötzlich ist der Glaube des Hiobs verwirrt. And he finally does sin. Und dann am Ende sündigt er. But doch. He does very well. Aber besteht es gut. And at the end he actually begins to reflect Satan. Und am Ende beginnt Satan wieder zu spielen. But he did very well. Aber hat sich gut geschlagen. And God gave him an A+. Und Gott hat ihm ein Einser gegeben. I mean, it was a very difficult test. Das war ein sehr schwieriger and Test. And it tells us all that at our best, und es zeigt uns allen, dass at some point, in unserer besten we are going to reflect the nature of Satan. Zustand können wir doch Satans Wesen widerspiegeln. And it's only the mercy of God. Und es ist nur die Barmherzigkeit that Gottes. We are delivered from it. Dass wir davon befreit werden. Now as the book goes on, das Buch, wie das sich weiterentwickelt, Job speaks, Hiob spricht, and he wants to die. Und er möchte sterben. And he's not accusing God. Er klagt Gott nicht he just an. Doesn't like his circumstance. Er mag nur seine Umstände nicht. He's covered with boils from head to toe. Er hat Geschwüre von oben bis unten. He's unrecognizable. Er ist unerkennbar. He's itching. He's scraping the crust off with a piece of pottery. Und er schabt die Krusten ab mit einer Tonscheibe. He covers himself in dust and ashes. Er bedeckt sich mit Schutt und Asche. And he's pitiful to look upon. Und er ist erbärmlich anzuschauen. It's just unbelievable. Es ist einfach unglaublich. So Job speaks. Also Hiob spricht. And then comes in his friend Eliphaz. Und dann kommt sein Freund Eliphaz. Represents emotional religion. Der emotionale Religion or emotional Christianity. Darstellt oder emotionelles Christentum. He says his thing. Gefühlsbetont. Er sagt. Then Job speaks. Etwas. Dann then, spricht Hiob. Then comes Bildad. Dann kommt Bildad. And Bildad represents legalism. Bildad steht für Gesetzlichkeit. And he says his thing. Und er sagt, was er zu sagen then hat. Job answers. Dann antwortet Hiob. Then comes the third friend, Zophar. Dann kommt der dritte Freund, Zophar. Zophar is the youngest of the three. Zophar. Er ist der jüngste der drei. And he's a rationalist. Er ist ein Rationalist. He's dogmatic. Dogmatisch ist he er. Doesn't know much from experience. He's just black and white. Er weiß nicht viel aus Erfahrung. Er sieht es schwarz und then weiß. Job answers. Hiob antwortet. And this thing goes three times. Und diese Runde dreht sich dreimal. On and on and on and on. Immer so weiter. So now let's turn to the end of it. Gehen wir zum Ende des Buches. And let's go to chapter 32. Kapitel 32. And through all of this nonsense. Durch diesen ganzen Unsinn hindurch. You see that. Job slowly begins to focus not on God. Siehst du, dass der Fokus von hier weggeht von Gott langsam? But on another kingdom. Auf ein anderes Königreich. And you see it in verse 1 of chapter 32. Kapitel 32, Vers 1. Then these three men ceased answering Job because he was righteous in his own eyes. Und jene drei Männer hörten auf, dem Hiob zu antworten, weil er in seinen Augen gerecht war. And from the beginning, am Anfang, we are to walk by faith righteousness. Von Anfang an sollen wir durch Glaubensgerechtigkeit wandeln. And Job doesn't realize it, but he is being contended with by another kingdom. Hiob merkt es nicht, aber ein anderes Königreich streitet mit ihm. He's wrestling not with flesh and blood. Er kämpft nicht mit Fleisch und Blut. It's not three friends. Es sind nicht drei Freunde. It's three satanic systems. Es sind drei satanische Systeme. Of religion that he's wrestling with. Der Religion, mit denen er kämpft. And he doesn't know what he's up against. Und er weiß nicht, mit wem er es zu tun hat. And slowly by being preoccupied with them, und langsam dadurch, dass er sich mit ihnen beschäftigt, Satan wins. Gewinnt Satan. And Job is righteous in his own eyes. Und Hiob ist dann gerecht in seinen eigenen Augen. And probably he didn't even realize it. Und er hat's wahrscheinlich gar nicht gemerkt. And the day that we are righteous in our own eyes, und an dem Tag, wo wir gerecht sind in unseren eigenen Augen, is the day that we have fallen from grace. An dem Tag fallen wir von der Gnade. In Galatians 5:1. Galater 5:1. You've been severed from grace. Ihr habt euch abgeschnitten von der Gnade. 2 Corinthians 6:1. You've fallen from grace. 2. Korinther 6:1. Ihr seid aus der Gnade gefallen. God gives grace to the humble in James 4:6. Jakobus 4:6. Gott gibt Gnade dem Demütigen. But Job is not humble anymore. Aber Hiob ist nicht mehr demütig. He is now righteous in his own eyes. Er ist jetzt selbstgerecht. And the anger of Elihu, who is the fourth speaker, und der Zorn des Elihu, der vierte Sprecher ist, who's not one of the three friends, der keiner der drei Freunde ist, but just an observer who's actually very young, sondern ein sehr junger Beobachter, and the anger, but the anger of Elihu, und der Zorn des Elihu, against Job, gegen Hiob, burned against Job, his anger burned because Job justified himself before God, weil er sich Gott gegenüber im Recht betrachtete. And his anger burned against his three friends. Und sein Zorn entbrannte gegen die drei Freunde. Because they had found no answer and yet had condemned Job. weil sie keine Antwort gefunden und Hiob doch für schuldig erklärt hatten. So they came in the name of religion, also sie kamen im Namen der Religion, some kind of Christian emphasis, eine christliche Betonung, an emotional Christianity, eine gefühlsbetonte Christenheit, a legalistic Christianity, ein gesetzliches Christentum, a rationalistic Christianity, ein rationalistisches Christentum. But in all of it, it was a spiritual battle. Aber trotz allem war es ein geistlicher Kampf. When we're confronted with legalism, wenn uns Gesetzlichkeit gegenübersteht, we are not wrestling with flesh and blood. Dann kämpfen wir nicht mit Fleisch und Blut. We're wrestling with a kingdom. Wir kämpfen mit einem Königreich. This is a kingdom. Das ist ein Königreich. When a certain church becomes legalistic, wenn eine Gemeinde gesetzlich wird, and see people through the law, und Menschen durchs Gesetz betrachten, and they lose their first love in Ephesians and Revelation chapter 2, und ihre erste Liebe verlieren in Offenbarung 2, God will take his lampstand away from them. Dann nimmt Gott den Leuchter weg von ihnen. You don't represent me anymore. Du repräsentierst mich nicht mehr. You represent another kingdom. Ihr repräsentiert ein anderes Königreich. They have lost the battle. Sie haben den Kampf verloren. To unseen spiritual forces. An unsichtbare geistliche Mächte. In 1 Timotheus 4:1, it says, in the latter days, in den letzten Tagen, men will depart from the faith, werden Männer, die Menschen den Glauben verlassen, giving heed to seducing spirits, und Fabeln ihr Gehör schenken. Yeah. Giving heed, listening to lying spirits, zu lügenden Geistern, and watch this, and the doctrines of demons, und den Lehren von Dämonen. In the latter days, in den letzten Tagen, men will depart from the faith, werden die Menschen den Glauben verlassen. One more time, don't lose it. Noch einmal, in the latter days, men will depart from the faith. In den letzten Tagen werden die Menschen den Glauben verlassen. They will depart from faith righteousness. Sie werden die Glaubensgerechtigkeit verlassen. They will depart from looking and focusing on the character of God. Sie werden es verlassen, auf das Wesen und die Natur Gottes zu schauen. Who has provided salvation for us through Christ? Der uns Errettung geschenkt hat durch Christus. They will depart from that. Sie werden das verlassen. And they will listen to lying spirits. Und lügenden Geistern zuhören. These are spirits. Geister sind das. And the doctrines of demons. Und Dämonenlehren. That means this teaching has come from the mind of Satan. Das bedeutet, diese Lehren kamen aus den Gedanken Satans. The subtle serpent. Die listige Schlange. What has God said? Was hat Gott gesagt? Bring me one of those Bibles. Bring mir doch mal so eine Bibel. What has he said here about Christ? Was hat hier über Christus gesagt? Show me that. Where does John chapter, what does he say there? Was sagt da in Johannes? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Am Anfang war das Wort, und das Wort war mit Gott, und das Wort war Gott. I don't like that. Das mag ich nicht. What can we do with it? Was können wir da verändern? Well, we can change it. Wir können es verändern. How? Wie? We can say he was sagen, a God. Er war ein Gott. Brilliant. Brilliant. Genial. Let's raise up some kind of a Christian organization, lass uns eine christliche Organisation gründen, that will propagate our teaching, die unsere Lehren verbreiten werden. So brilliantly evil. Also das ist genial, teuflisch genial. The doctrines of demons. Lehren von Dämonen. And they depart from the faith. Und sie verlassen den Glauben. Take a book from the Jehovah's Witnesses. Nimm ein Buch der Zeugen Jehovas. The ones they hand out. Die sie verteilen. And look through it if you can find how we are saved. Und schau dir durch, ob da drin steht, wie wir errettet werden können. Look through the whole book and see if you find anything about Jesus Christ crucified. Schau dir das ganze Buch durch, ob da irgendwas steht vom gekreuzigten Jesus. The Lamb of God. Das Lamm Gottes. Find anything. Ob du irgendwas findest. I tried, I found nothing. Ich hab's versucht, nichts gefunden. It was all about being good. Es ging nur darum, gut zu sein. Well, they might mention Jesus. Also vielleicht erwähnen sie Jesus. But the emphasis is on human goodness. Aber die Betonung liegt auf menschlichem Gutsein. Within the body of Christ, where the Spirit of God reigns in the temple, innerhalb des Leibes Christi, wo der Geist Gottes regiert im Tempel, 2 Corinthians 3 says, where the Spirit of God is, there's liberty. 2. Korinther 3 sagt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. There's freedom. Freiheit. You want to be part of this church? Praise the Lord. Du willst Teil dieser Gemeinde sein? Gott sei Dank. Preis you want to go to another church? Praise the Lord. Du willst in eine andere Gemeinde? Super. The most important thing is that you have a personal walk with God and He leads you by faith. Das Allerwichtigste ist, dass du eine persönliche Beziehung mit Gott hast und er dich dem Glauben nach leitet. We had three Jehovah's Witnesses at Festus' house for the picnic. Beim Festus zum Picknick waren drei Zeugen Jehovas. And you know what they said? Wisst ihr, was die gesagt haben? Shh. Don't tell anybody we were here. Sag niemandem, dass wir hier waren. If anybody finds out that we were at this picnic, wenn irgendjemand herausfindet, dass wir bei diesem Picknick waren, we will be excommunicated. Werden wir exkommuniziert. Wow. Unbelievable. Unglaublich. What control? Was für eine Kontrolle. What a satanic control. Was für eine satanische Kontrolle. You look at the places in the world that treat women like dogs. Schaut euch die Orte in der Welt an, die Frauen wie Hunde behandeln. And you will find the depths of Satan's doctrines. Und ihr werdet die Tiefen satanischer Lehren finden. He always wants to destroy. Er will immer zerstören. The creation of God. Die Schöpfung Gottes. Always. Immer. Always. Immer. Always. Immer. Now. Now we progress here. Also, wir gehen da weiter. Job doesn't realize what has happened. Job versteht nicht, was passiert. He underestimates that he's not wrestling with three stupid friends. Er unterschätzt, dass er kämpft nicht mit drei dummen Freunden. He's wrestling with with three aspects of another kingdom. Er kämpft mit drei Aspekten eines anderen Königreichs. And now he's preoccupied with them. Und jetzt beschäftigt er sich damit. And as he becomes preoccupied with them, he begins to reflect it. Und während er sich mit ihnen auseinandersetzt, beginnt es zu widerspiegeln. And Satan begins to win his battle. Und Satan beginnt den Kampf zu gewinnen. Now watch this. Let's go to chapter 33. Kapitel 33. Verse 13. Vers 13. Elihu says, "Why do you complain against God?" Elihu sagt, warum rechtest du mit ihm? That he does not give an account of all his doings. Also Gott, weil er auf all seine Worte keine Antwort gibt. Right? Job becomes self-righteous. Hiob wird selbstgerecht. Suddenly he begins to question God. Plötzlich stellt er Gott in Frage. Suddenly he wants God to be accountable to him. Plötzlich möchte er, dass Gott ihm Antworten gibt. And the whole issue here. Und das, worum es hier geht. Is that the friends accuse Job? Ist, dass die Freunde Hiob anklagen? And they say Job is not suffering because of sin. Hiob leidet nicht wegen Sünde. No wait, they say Job is suffering because of sin. Sie sagen, Hiob leidet wegen Sünde. But the issue is, aber es geht eigentlich darum, Job is sinning because he's suffering. Dass Hiob sündigt, weil er leidet. They say Job is suffering because he sinned. Sie sagen, Hiob leidet, weil er gesündigt hat. But that's not the issue. Aber darum geht's nicht. The issue is a chess game between God and Satan. Worum es geht, es ist ein Schachspiel zwischen Gott und Satan. This is in the unseen world. In der unsichtbaren Welt. And their chessboard is the life of Job. Und ihr Schachbrett ist das Leben von Hiob. And his suffering has nothing to do with the fact that he sinned. Und sein Leiden hat nichts damit zu tun, ob er gesündigt hat. His suffering is to prove who he's faithful to. Sein Leiden soll beweisen, wem er treu bleibt. How focused will he be on God? Wie sehr wird er sich auf Gott seinen Blick richten? When things are no longer understandable. Wenn er die Dinge nicht mehr versteht. Well, I don't know what's going on. Also ich verstehe nicht, was da los ist. I mean, when my wife went through that time. Als meine Frau durch diese Zeit ging. And I would sit there crying. Und ich dort saß und weinte. I would say, I don't understand. Habe ich gesagt, ich verstehe nicht. I got saved. Ich bin gerettet worden. I never looked back. Ich habe mich nie umgeschaut. I kept my hand to the plow. Ich hielt meine Hand am Pflug. Luke 14, I kept it to the plow. Lukas 14, ich hielt sie am Pflug. I never went to the right, to the left. Ich bin nicht rechts, nicht links gegangen. I was soul winning and I was reading my Bible. Ich war Seelengewinn, evangelisieren, ich habe die Bibel gelesen. Ich habe die Welt verlassen. I lost all my friends. Hab all meine Freunde verloren. I went to Bible college. Bin ins Bibelcollege gegangen. I studied day and night. Hab Tag und Nacht studiert. I didn't look to the left, to the right. Hab nicht nach rechts, nach links geschaut. I didn't get mixed in with carnally minded Bible school students. Ich habe mich nicht mit fleischlich gesinnten Bibelschulstudenten. I kept my focus. Abgegeben. Ich habe meinen Blick gehalten. We took our wedding money. Wir haben unser Hochzeitsgeld genommen. We wanted nothing. Wir wollten nichts. And we went to the mission field. Und gingen aufs Missionsfeld. Supported ourselves. Haben uns selbst unterstützt. And all we wanted to do, und alles, was wir tun wollten, was just serve God, war nur Gott zu dienen, in a godless land, in einem gottlosen Land. And then this happens. Und dann passiert das. I lose my wife. Ich verliere meine Frau. I don't get it. Das verstehe ich nicht. And the temptation right there. Und die Versuchung dort. Who you gonna believe? Wem glaubst du jetzt? Who you gonna reflect? Wen wirst du widerspiegeln? And it was, that was the battle. Und das war der Kampf. We wrestle not against flesh and blood. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. This had nothing to do with my wife. Das hatte nichts mit meiner Frau zu tun. This had to do with who am I going to keep my focus on? Das hat damit zu tun, auf wen halte ich meinen Blick gerichtet? There's two kingdoms in struggle here. Es sind zwei Königreiche im Kampf hier. I'm not wrestling against natural things. Ich kämpfe nicht gegen natürliche Dinge. This whole thing is about who I'm going to trust now. Dieses ganze Ding geht darum, wem werde ich jetzt vertrauen? God? Gott? Or myself? Oder mir selbst? But when I trust myself, that means I'm in another kingdom. Aber wenn ich mir selbst vertraue, bin ich schon in einem anderen Königreich. Because Satan is the God or the God of this world that trusts himself. Weil Satan der Gott dieser Welt ist, der sich selbst vertraut. Isaiah 14. Jesaja 14. I will ascend. Ich werde aufsteigen. I will be like the Most High. Ich werde wie der Allerhöchste sein. I. Five times. Fünfmal. He's trusting himself. Er vertraut sich selbst. Wow. Wow. And suddenly when I trust myself, und plötzlich wenn ich mich auf mich selbst verlasse, I'm in another kingdom. Bin ich in einem anderen Königreich. And I didn't even realize, und das habe ich gar nicht gemerkt, that this battle was on a spiritual level, dass diese Schlacht auf geistlicher Ebene stattfand. That is very easily recognized, die eigentlich leicht zu erkennen ist, when things are defined, wenn die Dinge definiert who sind. Am I trusting? Wem vertraue ich? And suddenly, und plötzlich, Job is trusting himself. Verlässt sich Hiob auf sich selbst. And this whole issue here, und dieses Ganze, worum es geht, let's go to chapter 33, the end. 33, das Ende. The whole issue here is that God deals with us, worum es hier geht, Gott beschäftigt sich mit uns, for our good, für unser Gutes. And let's pick it up in verse 29. Vers 29. Behold, God does all these oftentimes with men. Siehe, das alles tut Gott zweimal, dreimal mit dem Mann. To bring back his soul from the pit. Um seine Seele von der Grube zurückzuholen. That he may be enlightened with the light of life. Damit er vom Licht des Lebens erleuchtet werde. This is why God does these things. Darum macht Gott diese Dinge. He does it to deliver us. Um uns zu befreien. And maybe God saw this way down inside the heart of Job. Und vielleicht hat Gott da im Herzen tief von Hiob was gesehen. But it wasn't what Job wanted. Aber das war nicht, was Hiob wollte. But it was what Job was believing. Aber es war etwas, was Hiob glaubte. Job wasn't mature enough. Hiob war nicht reif genug. There was no way he could be without being tested. Er hätte es auch nicht sein können, ohne getestet zu werden. And the Lord with his omniscient mind. Und der Herr mit seinem allwissenden Gedanken. Our message last night. Wie wir gestern gesagt haben. Though I go through the valley of the shadow of death. Obwohl ich durch das Tal des Todesschattens gehe. I fear no evil. Fürchte ich kein Unglück. Thou art with me. Du bist bei mir. Thy rod. Dein Stecken. And thy staff, und dein Stab, they comfort me. Trösten mich. Your omnipotence, deine Allmacht, your omniscience, deine Allwissenheit, comfort me. Trösten mich. And God knew. Und Gott wusste. So God says to Satan. Er wusste es. Und so sagte er zu Satan. Like my boy down there? Magst du meinen Burschen da unten? He fears me. Er achtet mich. God is actually Gott provoking the devil. Provoziert eigentlich den Teufel. Hey Satan. Hey Satan. Like that church at Lake Gasse 34? Gefällt diese Gemeinde da unten in Lake Gasse 34? They're just progressing. Die wachsen, what do you think of that? Was hältst du davon? We have a hedge around them. Ja, du hast ja auch eine Hecke um sie herum. If I could just touch them, wenn ich sie berühren dürfte, they'd be worshiping me on Sunday, not you. Würden sie mich am Sonntag anbeten und nicht dich. They'd be cursing you to your face. Sie würden dich ins Gesicht fluchen. Let me touch them and let's see how many people come to church on Sunday. Lass mich ihnen etwas antun und dann schau mal, wie viele Leute zum Gottesdienst kommen am Sonntag. Let me get in the hedge. Lass mich durch die Hecke. Let me touch some people's finances. Lass mich ein paar Finanzen von Leuten berühren. Let me touch some of them physically. Lass mich ein paar physisch angreifen. Let me give the pastor a bad ear and Ischias. Lass mich dem Pastor ein schlechtes Ohr und Ischias geben. And let's see how much he worships you. Und schau mal dann, wie viel er dich noch anbetet. Let's give some people backaches and some people this and that. Gib mal ein paar Rückenschmerzen und das und das. And let's just destroy some people's finances. Und zerstöre mir noch ein paar Finanzen von manchen. And let's have teenagers go out of their minds. Und ein paar Teenager lassen ein bisschen verrückt werden. And let's just see how much this church worships you. Und schau mal dann, wie sie dich noch anbeten. Okay, go for it. Los. Let's see. Geht schon. Let's just see who they focus on. Schauen wir uns an, auf wen sie den Blick richten. And there comes our maturity. Und dann werden wir reif. We have to choose against what we see by sight. Wir müssen uns gegen das entscheiden, was wir der Sicht nach sehen. And it's really a struggle. Und das ist ein Kampf. I mean, this word struggle means hand-to-hand combat. Kampf bedeutet handfester Kampf. Yeah, this is real. This is not like, oh, this is satanic. We just worship you, Lord. Man kann es nicht abtun. Oh, das ist satanisch. Oh, Lord, I've got cancer, leukemia. I'm blind now and deaf, and I praise you. Oh, Herr, ich habe Leukämie, Krebs, bin blind und taub. Ich preise dich. It's not that easy. So einfach ist es nicht. It's a struggle. Es ist ein Kampf. It's like, why? Suddenly we find ourselves in Job's shoes. Das ist so, warum? Plötzlich sind wir in den Schuhen von Hiob. Have I done something? Habe ich was falsch getan? Is this a Job situation? Ist es eine Hiob-Situation? Wait a minute. Warte mal. Though I walk through the valley of the shadow of death, obwohl ich durch das Tal des Todesschattens gehe, I will fear no evil. Werde ich kein Unglück fürchten. Thou art with me. Du bist bei mir. You knew this would happen. Du wusstest, dass das passieren you wird. You could keep it from happening. Du hättest es verhindern können. But you let it happen. Aber du hast es zugelassen. And wait a minute. Warte mal. All things work together for the good. Alle Dinge dienen zum Guten. For those who love God. Denen, die Gott lieben. Called according to His purpose. Die nach seiner Absicht berufen wurden. And suddenly I'm still focusing on God. Und plötzlich habe ich den Blick immer noch auf Gott gerichtet. But then you wake up in the morning and suddenly you're not. Und dann wachst du in der Früh auf und plötzlich ist er nicht mehr. Der Blick auf ihn back. Mein blöder Rücken. What's going on here? Was passiert hier? And suddenly I'm like in another kingdom. Und plötzlich bin ich in einem anderen Königreich. What did I do? Was habe ich gemacht? What have to have this for? Wozu muss ich das jetzt haben? God, I pray, take this away. I could serve you so much better without this. Gott, ich bete, dass du es wegnimmst. Ich könnte dir so viel besser dienen ohne das. Oh, really? Ah, wirklich? Really? Wirklich? You think so? Glaubst du? You think so? Glaubst du? And so it happens. Also so passiert es. Let's close now. Schließen wir ab. Let's go to chapter 34. Kapitel 34. Verse 7. Vers 7. What man is like Job? Wer ist ein Mann wie Hiob? Who drinks up derision like water. Der Spottworte wie Wasser trinkt. Who goes in company with workers of iniquity. Und in Gemeinschaft mit denen unterwegs ist, die Unrecht tun. And walks with wicked men. Und mit gottlosen Menschen umgeht. Job is listening to this and thinking, who, me? Hiob hört sich das an und sagt, ihr sprecht über mich. I am not the evil one here. Ich bin hier nicht der Böse. I haven't done anything. Ich habe nichts getan. Have you ever said that? Habt ihr das schon mal gesagt? We've all said that. Haben wir alle schon I'm gesagt? Not the evil one here. Ich bin hier nicht der Böse. But watch. Aber schaut euch das an. For he has said, denn er hat selbst gesagt, it profits a man nothing when he is pleased with God. Keinen Nutzen hat ein Mann davon, dass er sich mit Gott befreundet. And you don't have to say that with your mouth. You can just think that in your heart. Ihr müsst es gar nicht aussprechen, aber einfach im Herzen denken. What does it profit me? Was für einen Nutzen habe ich? I'm coming to the church for 18 months now. Jetzt komme ich 18 Monate schon zur Gemeinde. My finances haven't changed. Meine Finanzen haben sich nicht verändert. My marriage stinks. Meine Ehe ist blöd. I don't have less time. I'm tired. Ich habe weniger Zeit. Ich bin müde. My boss is an idiot. Mein Boss ist ein Idiot. I hate life. Ich hasse das Leben. What does it profit a man if he pleases God? Was nutzt es einem Menschen, wenn er Gott gefällt? We wrestle not against flesh and blood. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. But against two kingdoms. Sondern gegen zwei Königreiche. Who are contending? Die kämpfen. Against one another gegen for me. Einander um mich. And one is saying, trust me. Und der eine sagt, vertraue mir. No matter what it looks like my sight. Egal wie es der Sicht nach ausschaut. Because I'm for you. Weil ich für dich bin. And I have a great end for you. Und ich habe ein großes Ziel für dich. The other kingdom says, look. Das andere Königreich sagt, schau. Trust me. Vertraue mir. I have a great beginning. Ich habe einen großartigen Anfang. A great beginning. Super Anfang. But the end stinks. Aber das Ende ist schlecht. Proverbs 14:12. Sprüche 14:12. It says there's a way that seems right to a man. Es gibt einen Weg, der dem Menschen gut erscheint. And we can add and Satan. Und wir können hinzufügen und Satan. It seems right to the man. Es erscheint dem Menschen gut. But the end is destruction. Aber das Ende ist Verderben. So the devil comes in and says, why do you trust God? Und der Teufel sagt, warum vertraust du Gott? You have to learn all this stuff. Du musst alles lernen. What did you get from it? Was hast du jetzt davon? Wait. Warten. Why don't you just go out and find someone to marry? It's so simple. Ist doch so einfach. Warum findest du nicht jemanden, den du heiraten kannst? Einfach irgendjemanden. All people are good. Alle Menschen sind gut. Everyone has a wonderful heart. Jeder hat ein wunderbares Herz. Hath God not... Did God really say? Sollte Gott wirklich gesagt haben? Doesn't he say two are better than one? Sagt er nicht, zwei sind besser als einer? Come on. Na, komm schon. And then he presents us with this wonderful beginning. Und dann stellt er uns so einen wunderbaren Anfang vor. But you see that it gets progressively worse. Aber du siehst, dass es fortschreitend schlechter wird. And the end is destruction. Und das Ende ist Verderben. But God deals with us. Aber Gott beschäftigt sich mit uns. And we'll just close with one more portion. Und eins schauen wir uns noch verse, an. Chapter 36, verse 13. 36, Vers 16. And it says this. Das heißt, but the godless in heart lay up anger. Aber der Gottlose im Herzen häuft sich Zorn auf. Now that can be me or you any day. I can be godless in heart. Ich kann im Herzen gottlos and sein. I get angry. Und ärgerlich werden. They do not cry for help. Aber die rufen nicht um Hilfe. 13 ist es. Okay, 13. They do not cry for help. Sie rufen nicht um Hilfe, when he binds them. Wenn er sie fesselt. You get that? Versteht ihr das? God is the one who binds us. Gott ist der, der uns fesselt. He's the one who brings us into the circumstance. Er ist derjenige, der uns in die Situation bringt. He wants to mature us. Er will, dass wir reif werden. He wants us to grow in his image. Dass wir in seinem Bild, Ebenbild wachsen. There's one more unbelievable place here. Da gibt's noch einen ganz tollen Stelle. Look at chapter 30. I can't read this Bible because it's so marked up. 34, Kapitel 34, verse 31. Vers 31. For has anyone said to God, hat jemand zu Gott gesagt, I have borne chastisement. Ich habe Züchtigung erfahren. Is it there? No. Job 34, 34, 31, 31. Not there? It's there? Different translation. Can you have the other translation? What does it say? Bei mir sollte Gott dir etwa sagen, ich habe mich geirrt. I will not offend anymore. Doch ich will nicht mehr böse handeln. Teach thou me what I do not see. Was ich nicht sehe, lehre du mich. If I have done iniquity, wenn ich Unrecht verübt habe, I will do it no more. Will ich es nicht wieder tun. And Elihu says, is anybody talking like this? Und Elihu sagt, spricht irgendjemand so? God binds us. Gott fesselt uns. He brings us into a circumstance. Er bringt uns in eine Situation. And we're wondering why. Und wir verstehen nicht warum. And oftentimes he even lets the devil have access toward us. Und oft gibt er dem Teufel Zugang zu uns. He says, okay. Er sagt, gut. You have 6 weeks with that church. Du hast 6 Wochen Zeit für die Gemeinde. You know, and we're just walking into the kindergarten and there's horns coming out of somebody's head. Und wir kommen einfach in den Kindergarten und plötzlich wachsen einem aus dem Kopf Hörner. You think, what is this? Du denkst, was ist das? What in the world is with that person? Was um alle Welt ist mit dem los? Hi. Good morning. Hi. Good morning. You think, what? Du denkst dir, was? And you say, did you see that person walk by? Und du sagst, hast du den vorbeigehen gesehen? I sure did. Habe ich. And you think, what in the world is this? Und du denkst dir, was ist das jetzt? You know what? The hedge is down. Weißt du, warum die Hecke ist unten? And we underestimate how God protects us. Und wir unterschätzen, wie sehr Gott uns bewahrt. The answer is faith righteousness. Und die Antwort ist Glaubensgerechtigkeit. Oh Lord God, I wrestle not against flesh and blood. Oh Herr Gott, ich kämpfe nicht mit Fleisch und Blut. This is satanic. Das ist satanisch. Have you ever, I'll close with this. Mit dem schließe ich jetzt ab. Have you ever prayed? Habt ihr schon mal gebetet? For a meeting with somebody? Für ein Treffen mit jemandem. And just get on your knees and say, Lord Jesus, I bind every satanic spirit from this meeting. Und seid auf die Knie gegangen und gesagt, Herr Jesus, ich fessel jeden satanischen Geist vor diesem Treffen. You meet with this person. Und du triffst dich mit der Person. It's incredible. Und es ist unglaublich. You have a wonderful meeting. Ihr habt ein wunderbares Treffen. And another time you forget to pray. Und ein anderes Mal vergisst du zu beten. And then you're thinking, what is wrong with them? Und du denkst dann genau, was ist denn mit dem? They're so satanic. Der ist so satanisch. And they're saying, he's so satanic. Und die sagen über dich, du bist so satanisch. And everybody's reflecting another kingdom. Und beide widerspiegeln das andere Königreich. And everybody's saying, I haven't done anything wrong. Und jeder sagt, ich habe nichts falsch gemacht. I'm righteous. Ich bin gerecht. Yeah, right in the other kingdom. Ja, genau im anderen Königreich. This is already in the other kingdom. Das ist schon im anderen Königreich. Right? Stimmt? We wrestle not against flesh and blood. Wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut. We're wrestling against a kingdom of darkness. Wir kämpfen gegen ein Reich der Finsternis. Who disguises itself? Das sich selbst versteckt, verkleidet. As rationalism. Als Rationalismus. As traditionalism. Als Traditionalismus. As legalism. Als Gesetzlichkeit. As intellectualism. Als Intellektualismus. As emotionalism. Als Gefühlsbetontheit. And it will do anything it can. Und es wird alles tun, was es kann. To get my focus off the nature of God. Damit mein Blick wegkommt vom Wesen Gottes. And onto my own. Auf mein eigenes Wesen. This guy wanted to marry. You know Johnny in the wheelchair. Ihr kennt die Joni im Rollstuhl. She writes all the books. Sie schreibt so Bücher. She has the movies. Hat Filme. This one guy wanted to marry her. Ein Mann wollte sie heiraten. They were engaged. Sie waren verlobt. And then he lays his hand on her head. Und dann legte seine Hand auf ihren Kopf. In Jesus' name I pray. Get out of the wheelchair. Und sagte, in Jesu Namen bete ich, steh auf aus dem Rollstuhl. And she doesn't get out. Und sie steht nicht auf. She's just sitting there. Sie sitzt einfach dort. Okay. Okay. In Jesus' name. In Jesu Namen. Get out of the wheelchair. Steh auf aus dem Rollstuhl. Shandala. Shandala. And she doesn't. Und sie steht nicht auf. She's thinking, okay. Sie denkt sich, okay. Okay. Uh-huh. And you know what he says? Und weißt du, was dann sagt? You don't have faith. Du hast nicht genug Glauben. The accuser of the brethren. Der Ankläger der Brüder. You don't have faith. Du hast nicht genug Glauben. And then he breaks up with her. Und dann verlässt er sie. Because he didn't want to marry someone like that. Weil er nicht so jemanden heiraten wollte. So satanic. So satanisch. And this is in the name of God. Und das ist noch im Namen Gottes. It's unbelievable. Es ist unglaublich. We have to be so careful. Wir müssen so vorsichtig sein. Because the kingdom of darkness. Weil das Königreich der Finsternis is a lot closer than we think at times. Ist uns näher als wir glauben manchmal. You can walk into the church service anytime. Ihr könnt jederzeit in den Gottesdienstraum kommen. You may be face to face. Und ihr könnt Angesicht zu Angesicht with a satanic spirit. Mit einem satanischen Geist that sein. That is so powerful. Der so mächtig ist. I stand at the door when people leave. Ich stehe an der Tür, wenn Menschen gehen. And I pray now. Und jetzt bete ich immer. Because if there's one satanic spirit in the service. Weil wenn ein satanischer Geist im Gottesdienst ist, in the form of a human being, in Form eines menschlichen Wesens, they come right at me. Die kommen sofort zu mir. They come at me like a fiery missile. Die stürzen sich auf mich wie ein feuriges Geschoss. And I get so attacked. Und ich werde so angegriffen. And this one person just wants to ruin my night. Und eine Person, die will mir immer den Abend verderben. So I can't minister to people. Damit ich nicht Menschen dienen so kann. I'm afraid of people. Also habe ich dann Angst vor Leuten. I don't know who that person is. Weil ich nicht weiß, wer diese Person ist. It's terrible. Das ist furchtbar. So now I pray. Jetzt bete ich. I pray more and more. Ich bete mehr und and mehr. I try to have people with me. Und ich versuche, dass Leute bei mir sind. Because the kingdom of darkness is oftentimes much closer than I would ever imagine. Weil das Königreich der Finsternis oft näher ist, als ich das vorstellen kann. Amen.